Captain English von Hans Wolf. Realisation Josephine Truman. Regie Andrew McLennan. Mama. When the world was young, in the dream time, there was this rainbow that had all the colours you could imagine in it. It had so many colours that it grew and it grew and it grew. It grew so much that eventually it exploded. And when it exploded, all the pieces of the colours of the rainbow slowly fell down to the earth. And as they fell to the earth, they changed into birds. And as the birds slowly fell to the earth, some of them got scared and they started to scream, yelling, like that of the crow. And then other birds, they saw the humour in it and they started laughing and laughing loud, like the kookaburra. And then others still, they loved the feeling of flight and they spread their wings and they started to fly and they sang all the songs that they could imagine. And others had beautiful voices. And others were rather rough. And that is how all the birds came about with their colours and their voices. Noch jung war, in der Traumzeit, gab es einmal einen Regenbogen, der in allen möglichen Farben leuchtete. Und weil es so viele Farben waren, wurde er immer größer und größer, so groß, dass er schließlich zerplatzte. Kaum war er zerplatzt, fielen seine Farben ganz langsam auf die Erde hinunter und verwandelten sich dabei in Vögel. Und als die Vögel ganz langsam auf die Erde hinabschwebten, bekamen manche von ihnen Angst und stießen Schreie hervor, die wie das Gekrächze von Krähen klangen. Andere fanden es lustig und brachen in Lachen aus, so laut wie der Riesenfischer. Wieder andere genossen das Gefühl des Hinabschwebens, spreizten ihr Gefieder, begannen zu fliegen und sangen dabei alle möglichen Lieder. Manche hatten wunderschöne Stimmen, manche tönten eher rau. Und so kamen die Vögel zu ihren Farben und Stimmen. voices they have overheard now the judge has gone away. But many's the aching hearts are left within the town today. The crime is bad, yet poverty's made many the one to be. Then, Bishop. A transport from his London. Native Yorkshire and across the raging sea. Die Strafgerichte sind vorbei, die Richter alle fort. Es ist jetzt ein großes Herzeleid all überall im Ort. Verurteilt für die böse Not bleibt manch einem jetzt nicht mehr als Abtransport vom Heimatland übers raue Meer. Savvy. Clapham? Clare. County Clare. Where? Kent. Stafford. Where? Dartmouth. Where are you from? Middlesex. Where are you from, eh? Bristol. Edinburgh. Ain't you got a tongue in your head? Birmingham. Bristol. County Cork. Can't you talk? Ripon. Brighton. Oh, lordy draw. Shropshire. Hampshire. Oh, on your feet. Aidan. Did you say Aidan? His wife. His children and his dearest friends, all dearer than his life. To leave the land that gave him birth, to see it perhaps no more, and drag a wretched life in chains upon a distant shore. Wie grausam ist's für einen Mann, wenn er sein Weib und Kind und alle die verlassen muss, die ihm das Liebste sind. Sein Vaterland verlassen muss, für immer vielleicht verbannt, in Ketten fortan leben muss, in einem fernen Land. Ach Nancy, liebste Nancy, ich muss nun fort von dir. Old Halloran erwartet mich, dass ich die Schafe schier. Doch bin ich erst an Bord, mein Lieb, denk ich mit Stolz an dich. Und meine Schere geht von allein bei jedem Peitschenstreich. Thomas Milburn. Stephen Stark. Sentence. Writing letters to the editor of the Tribune. Oh, Cornelius Reddy. Dearest Nancy, you know that I must go. Old Halloran is expecting me, his cheering for to do. But when discovered in birth with cords must be loved up here, I'll think of you with pride. And those shears, they will go freely. And you? What happened? What brings you? Oh, I'll cut off my yellow hair and go along with you. Ich schneid mir ab das gelbe Haar und will dann mit dir gehen. Catching cockles for you. For kidding the swell into a snooze. Ich zieh mir Männerkleider an, dem Scherer Glaff zu sehen. Easiest fish in the face. Ich koch und zähl den Lohn mein Lieb, wie gut wird's dir dann sein. About a hemp and fever. For frisking a paddy and dining. Die verschmutzten Hosen wasch ich dir an den Ufern des Kondermeins. The lambskin man, a conjurer. As your new planet. Oh, excuse me. I'm a poor old shooter. A chance to swing with old Squire Dunn. For docking the dead all the dogs. On weather for Lord. The jiggity jig with quick regret. Dance upon nothing with old Jack. Move out of the way now. Come on. Thank you. Hey, hör mir mal kurz zu, mein Freund. Ich sag dir was zur Lehr. Wie ich von Englands Küste aus hab fort musst übers Meer. Das Schwurgericht sagt schuldig, Sir. Der Richter stimmt ihm zu. Auf lebenslang, Jim Jones, sagt er, darübers Meer musst du. Noch einen Rat vor deiner Fahrt, geh gleich zum Sträflingstrupp. Mach kein Juche in Botany Bay, sonst hängst du, wuppdiwupp. Sonst hängst du, wuppdiwupp, sagt er, Jim Jones, und hinterdrein zerpicken auf dem Galgenbaum die Krähen dein Gebein. Und merk dir wohl, dem Übermut musst sagen du Ade. Sonst treibt man dir das Dieben aus, all dort in Botany Bay. Oh, listen for a moment, lads, and hear me tell me tale. For the sea from England's shore I was obliged to sail. The jury says he's guilty, sir, and says the judge, says he. For life, Jim Jones, I'm sending you across the stormy sea. The idea of parting forever occasions the deepest distress. He's tried first for drunkenness. He is my father, let him be! A second time for making away with his clothing. Let him, for Christ's sake, remain in England! And a third time for absconding. Or else if it's best to say, sentence is 100 letters. Cat of nine tails, really 900 letters. You'll have no chance of a wife, child, or ancestral. You will all send out. Don't dig the blood off the joint. He sent us as for life, and he cannot sleep at night thinking of it. Well, to mention the axe, carrying away great pieces of human flesh that the lash had scattered about the ground. 46, 47, 48, 49, 50. Oh, ich leg tot in meinem Grab und über mir wird das Gras schon grün. Macht mir mein Grab ganz groß und tief. Und oben und unten ein Marmorstein. Und über die Bar ein Taubenpaar, damit jeder weiß, dass es Liebe war. Mr. Tyndale, wie und wo wurden die Wachswalzen gefunden? They have never been really been lost, but they have been preserved in the Tasmanian Museum at Hobart. Owing to the falling into disuse of the older types of machine and the fear that these cylinders would wear out, they have been... played. Fortunately, they have been preserved since the 1890s. Sie waren eigentlich gar nicht verloren gegangen, sondern im Tasmanischen Museum in Hobart aufbewahrt worden. weil die älteren Geräte allmählich außer Gebrauch gerieten und aus Furcht, dass die Walzen sich abnutzen, wurden sie nur sehr selten abgespielt. Zum Glück hat man sie seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sicher aufbewahrt. And what we know about the background of them? Und was wissen wir über ihre Vorgeschichte? It would appear that they, some of them were made in the late 90s because they were played before the Royal Society of Tasmania in August 1899. However, one of the songs was recorded by Harold Watson at Sandy Bay in 1903. They are, so far as we can learn, all songs sung by Fanny Cochran Smith. Allem Anschein nach wurden einige von ihnen Ende des letzten Jahrhunderts erstellt. Man hat sie nämlich 1899 der Königlich-Tasmanischen Gesellschaft vorgespielt. Eines der Lieder wiederum wurde 1903 aufgenommen, von Harold Watson in Sandy Bay. Soweit uns bekannt ist, wurden alle Lieder von Fanny Cochran Smith gesungen. Well, Sir, what do we know about the importance of this discovery to research? Und weiter, Sir, was bedeutet dieser Fund nun für die Forschung? The Tasmanians were a very primitive people and they died before science could obtain adequate records of their modes of thought, speech and behavior. Because of this, even a small relic such as these songs is of undoubted interest and will be of worldwide interest to anthropologists. Die Tasmanier waren ein sehr primitives Volk. Es ging unter, bevor die Wissenschaft ihre Denk-, Sprech- und Verhaltensweise angemessen aufzeichnen konnte. Schon deshalb ist ein so minimales Zeugnis wie diese Lieder für die Anthropologen weltweit zweifellos von großem Interesse. And has research discovered anything further about Fanny Cochran Smith? Weiß die Forschung noch mehr über Fanny Cochran Smith? So far as we are aware, she is first generation half-caste and probably she was one of the very last Soweit wir es überblicken, ist sie ein Halbblut. Vermutlich war sie einer der letzten Menschen ihres Geschlechts, die noch das alte Sprach- und Lied gut kannten. Das heißt, ohne sie wüssten wir nur sehr wenig über die damaligen Ureinwohner. Ich denke, ich lasse mal eine Aufnahme laufen, dann hören Sie selbst, was sie von ihrer Herkunft erzählt. You will hear in a rather poor recording auf dieser ziemlich armseligen Aufnahme teilt sie mit, dass sie auf Flinders Island geboren wurde und zählt weitere Details aus ihrer frühen Vergangenheit auf. Das darauffolgende Lied scheint eine Art Wehklage zu sein. Aber hören Sie selbst. Thank you. past quarter century. That's the news. Dan Busby reporting on the Voice of America for more. Radio Pekín. Music in the near future. My only fear is that he will become so disillusioned with the music business that he will suddenly give it all up in disgust. He is almost too critical for his own good. That tree. Der Baum da. All this tree, no matter what tree. Oder dieser Baum hier, ganz gleich welcher Baum. You feeling that tree will feel something too. Hat genauso Gefühle wie wir. Paperback tree, plum tree, wattlewood, wattle tree, calm tree, springerbark. Weißbaum, Palme, Wasserfahren, Eukalyptus. Finisher of a tree. Jeder Baum. Pinewood, Chinese iron, but it's number two, but iron more strong. Der Eisenbaum ist hart. You can't chop him with your axe, but. Aber anders als Eisen. Pinewood, you do it with axe. Kann man ihn mit der Axt hacken. But all that one. Aborigine. This is story. But Balanda, he liked to listen to this story. He like us now. But it's too late. What happened before? Long time ago. Heute hören sich die Weißen die Geschichten der Ureinwohner gerne an. Heute mögen sie uns, aber es ist zu spät nach dem, was uns vor langer Zeit angetan wurde. If you chop a tree, you got water. That is blood. Same as your blood. Wenn man in einen Baum hackt, dann kommt Pflanzensaft. Das ist sein Blut, genau wie unser Blut. You and me are helping us tree. No tree. Something feeling funny sometimes. Because no tree. Der Baum hilft uns Menschen. Wenn es keine Bäume gibt, dann stimmt tree etwas nicht. Feeling Bäume funny. Fühlen wie Menschen, wie Tiere. An animal. No matter animal, wallaby, anything, lizard, anything, all ganz same. Gleich welches Tier. Snake. That same animal. Alle haben feeling same Empfindungen again. Wie Menschen. Snake, dingo, whatever, dingo, all same and man. Tree don't talk to us, but he reckon with you. Der Baum spricht nicht mit uns, aber er lebt wie wir. He pumping his blood like our blood. Blood he go through, he pumping. Pumping through your blood. Same as tree. Tree same way. You must keep him this one here because they're important. Sein Blut strömt wie das unsrige. Das Blut strömt durch den Baum, so wie unseres durch uns, genauso. Denk immer daran, denn es ist sehr wichtig. Some woman, some man, we love trees, we love Chinese us. Manche Frauen und Männer lieben Bäume genauso, wie sie sich lieben. But tree, grass, you mustn't forget them. Wir sollten die Bäume und Gräser nie aus dem Sinn verlieren. Thank you. Sie liebt uns, die Erde, auf der wir leben. Anybody know that or nobody? Das weiß doch jeder. Palander now? Palander people now? Wissen die Weißen, our mother is? Dass die Erde unsere Mutter ist? Grandfather. Unser Vorvater hat sie erschaffen. He find Arthur. He married, might be fine. He married. We father now. We er hat sie erschaffen. Wir kennen ihn. But grandfather time. Wir nennen ihn Vater. Name is Dalmana. Dalmana name. Die Vorvaterzeit heißt Dalmana. Godwindu, I call him Namumuyak. Die Godwindu. Namumuyak. Nennen den Vorvater. First. Namumuyak. World. Earth, he come out from ground. Er kam aus dem Urgrund der ersten Welt and made this world. Und erschuf die Traumzeit. Dream time. Und in der Traumzeit he come with this earth. Erschuf er die Welt and world too. Und die Erde. Earth and world. We are the people. Wir sind die Menschen. I know we don't like each other sometimes. Ich weiß, manchmal lieben wir uns nicht. But can't be right. Das ist nicht gut. You must believe. Man soll den Aborigines glauben. Believe, listen, believe Aborigine, what they're saying. This really is folly. Das ist wahr. You might like him, you might not. Manchen gefällt. But you might like him. Was sie erzählen. But really is folly. Manchen nicht. Aber es ist dennoch wahr. He came with this world. Er hat diese Welt erschaffen. Dreaming places. Hunting places, same way. Die Traumplätze, die Jagdgründe auch. But a lot of things now, European, too quick what European doing at all these machines. And this story, we're not doing it much, but we keep them slow to teach people. Vieles hier ist heute europäisch, es geht zu schnell, was die Europäer mit ihren Maschinen tun. Bei uns geht es nicht so schnell, wir wollen es langsam. But they're dreaming, damit die Menschen daraus lernen. Tree, grass, der träumende Baum, Billy Bong, hunting place, das Gras, die Jagdgründe. That's all important for you. Dreaming, nur das ist wirklich wichtig. Dreaming places is more important for you, if you, die Traumplätze, well, look at it. That's all important. Sind immer wichtiger. Wir müssen nur gut auf sie achten. Nur das ist wirklich von Bedeutung. Traum wird euch umbringen. Cell Songs, Zellgesänge, Hörstück von Josephine Truman. Harmonium, Didgeridoo und Stimme, Josephine Truman. Sänger Phil Minton und Elias Lorraine sowie Mavis. Gitarre Fred Frith. Synthesizer Rob Danen. Aboriginal-Geschichtenerzählerin Pauline McLeod. Vogelstimmimitation David Galpelil. Stammesältester vom Kakadu-Stamm Bill Nieji. Kakadu-Billabong-Klanglandschaft Les Gilbert. Hyde Park Barracks-Stimmlandschaft Paul Carter. und in einer Archivaufnahme aus dem Jahr 1899 die Aboriginal-Sängerin Fanny Cochrane Smith. Ton und Technik Otto Krenzler, Philipp Ullmann und Russell Stapleton. Realisation Josephine Truman. Regie Andrew McLennan. Produktion The Listening Room, Australian Broadcasting Corporation 1995. Deutsche Fassung aus dem australischen Englisch von Hans Wolf. Deutsche Stimme Rolf Schuld. Ton Heike Wey. Schnitt Johanna Fegert. Regieassistenz Tatjana Raff. Synchronregie Ulrich Gerhardt. Produktion Südwestfunk 1997. Redaktion MWDA Johann M. Kamps.